1. Lieb Bruder, mein tiefster Herzenswunsch und mein Gebet zu Gott ist es, dass die Menschen Israels die endgültige Rettung erfahren. 2. Ich kann Ihnen besuchen, dass es Ihr einen großen Eifer für Gott zeigen, dieser jedoch nicht auf einer richtigen Erkenntnis der Wahrheit beruht. 3. Das Ihr die Gerechtigkeit Gottes nicht erkannten und stattdessen versuchten, Ihr eigene Gerechtigkeit zu etablieren, haben es Ihr sich der göttlichen Ordnung nicht unterwerfen. 4. Denn Christus ist das Ziel und das Ende des Gesetzes, damit jeder, der in Glaubt, die Gerechtigkeit vor Gott empfangen kann. 5. Mose beschreibt die Gerechtigkeit, die auf dem Gesetz basiert, indem feststellt, dass der Mensch, der dies Gebot erfüllt, durch sein Leben wird. 6. Die Gerechtigkeit aus dem Glauben hingen lehrt, dass man nicht im Hersen fragen soll, wer zum Himmel hinaufsteigt, im Christus herabzuholen. 7. Ebenso wenig soll man fragen, wer in die Abgründe Totenwelt hinabsteigt, Christus wieder von den Toten heraufzuführen. 8. Stattdessen sagt Sie, dass das Wort dir ganz nahe ist, nämlich in deinem Mund und in deinem Hersen, dies ist das Wort des Glaubens, das wir verkünden. 9. Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und in deinem Hersen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet. 10. Denn durch den Glauben im Hersen wird der Mensch gerecht gesprochen und durch das öffentliche Bekenntnis mit dem Mund erlangte das Heil. 11. Die Heilige Schrift bestätigt dies mit den Worten, dass niemand, der auf ihn vertraut, jemals enttäuscht oder zuschanden wird den Wort. 12. Dabei gibt es keinen Unterscheid zwischen Juden und anderen Volken, die dasselbe Herr über all Regiert und seinen Reichtum allen schenkt, die ihn anrufen. 13. Denn jeder Mensch, der den Namen des Herrn im Gebet anruft, wird die endgültige Rettung erfahren. 14. Doch why sollen es ihn anrufen, wenn es ihn nicht in glauben? Und why sollen es ihn glauben, wenn es ihn nie von ihm gehört haben? Why aber können es ihn hören, wenn niemand die Botschaft verkündet? 15. Und why kann jemand die Botschaft verkünden, wenn nicht dazu ausgesandt wird? Why geschrieben steht, why willkommen sind die Schreit derer, die gute Nachrichten bringen? 16. Denn ich habe nicht all die frohe Botschaft angenommen, why schon Jesaja sagt, Herr, wer hat uns ihre Botschaft wirklich Glauben geschenkt? 17. Folglich instead der Glaube aus dem Horen der Predigt, die Predigt aber geschieht durch die Verkündigung des Wortes Christi. 18. Ich frage jedoch, haben sie die Botschaft etwa nicht gehört? Doch, ihr Stimme ist in Lande gedrungen und ihr Wort erreichten die Enden der bewohnten Welt. 19. Ich frage weiter, hat Israel es nicht verstanden? Schon Mose sagt, dass Gott sie durch ein Volk, das eigentlich keines ist, eifersüchtig machen und sie durch ein unverständiges Volk erzählen wird. 20. Jesaja wagt es sogar zu sagen, dass Gott von denen gefunden wird, die in nicht such ten, und sich denen offenbart, die nicht nach ihm fragten. 21. Über Israel jedoch sagt dass den ganzen Tag sein Hand nach einem ungehorsamen und widerspenstigen Volk ausgestreckt hat.